Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesen abgetrennt worden sind. Der Feuersturm der Vergeltung bringt uns. Sie beginnt die große Zeit. Wir begrüßen Großdeutschlands Wiederkehr für die Ewigkeit. Ein neues Reich. Stürme brechen aus fernem Moor. Ein neues Reich. Strahlend unsere Sonne kommt hervor. Ein neues Reich. Das Feuer der Vergangenheit ist wieder wahr. Ein neues Reich, es wird das neue Reich, wir haben es vollbracht. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung.